ich den Donner der Kanonen. Wir fürchten nicht, ja nicht, die grüne Polizei, den Kalligrecht, den haben wir verloren. Die Rosa Luxemburg, die durch Mörder an, den Kalligrecht, den haben wir verloren. Die Rosa Luxemburg, die durch Mörder an, es steht ein Mann, so fest wie eine Eiche. Er hat gewiss, gewiss, schon manchen Sturm erlebt. Vielleicht ist er schon morgen eine Leiche, wie es so vielen bei Reichskämpfern geht. Vielleicht ist er schon morgen eine Leiche, wie es so vielen bei Reichskämpfern geht. Zum Kampf sind wir bereit.